Okay. Guten Tag. Göktaş ist mein Name. Ich bin der zuständige Arzt für Sie. Also bevor wir anfangen, lassen Sie mich bitte zuerst Ihren persönlichen Daten notieren. Danach besprechen wir Ihre Beschwerde, okay? Ja, na klar, Okay, gerne. wie heißen Sie denn? Ich heiße Manfred Müller. Also könnten Sie bitte Ihren Vornamen buchstabieren? Ja, Manfred, Manfred, Manfred. Okay, Herr Müller. Also, wie alt sind Sie? Ich bin 76 Jahre alt. Okay, könnten Sie bitte Ihren Geburtsdatum genau sagen? Also, ich bin geboren am 13. März. 1946. Okay, wie groß sind Sie? Ich bin 1,72 Meter groß. Und wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. 80 Kilo. Okay, sind Sie verheiratet, Herr Müller? Ich bin verheiratet, ja. Haben Sie Kinder? Ich habe zwei Söhne, ja. Und was sind Sie vom Beruf? Sind Sie Ich schon bin in berentet, Rente ja. gegangen? Ja, okay. Ja, ich bin schon berentet, ja. Okay. Aber wenn Sie mich so fragen, ich war Ingenieur. Okay. Also Herr Müller, was kann ich für Sie tun? Also, ich habe seit ungefähr 5 Tagen Schmerzen beim Wasserlassen. Und mir tut so die rechte Flanke so weh. Rechte Flanke. Okay. Könnten Sie bitte die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie eher brennend oder wie? Also beim Wasserlassen ist es Genau. brennend, ja, das brennt sehr, sehr stark. Aber die Schmerzen an der Flanke, die sind so teilweise stechend. Teilweise fast schon krampfend, muss man sagen. Okay. Haben Sie nur Schmerzen in rechten Flanke, ja? Und sonst strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nee, eigentlich nicht. Also ich merke, wenn das da in der Flanke wehtut, dann habe ich das auf der rechten Seite bis in die Leiste hinein. Mehr aber nicht. Okay, ein bisschen leichter. Also, gibt es etwas, was die Schmerzen lindert oder verstärkt? Lindern? Nee, ich habe bisher nichts versucht. Ich bin deshalb zu Ihnen gekommen, ja. Ich habe gedacht, das geht vielleicht weg, aber das ist mehr geworden und nicht weniger geworden. Also sind die Schmerzen abhängig oder mit den Bewegungen lindert die Schmerzen sich? Nein, nein, nein, überhaupt nicht. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 10? 0 keine Schmerzen, 10 starke Schmerzen sind. Also so stark sind sie nicht. Ich würde sagen, so bei 4, 5. Bei 4, 5. Okay. Okay. Und haben Sie schon mal solche Schmerzen gehabt? Früher habe ich das nicht gehabt. Nee, das ist das erste Mal jetzt. Erst einmal. Sind die Schmerzen immer da oder geht sie wieder weg? Gehen sie wieder weg? Also jetzt seit 2 Tagen habe ich die Schmerzen immer. Und vorher waren die immer wieder mal da und sind immer wieder mal weggegangen. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit erbrochen? Nee, Erbrechen habe ich nicht gehabt, nein. Okay, und fühlen Sie sich fiebrig? Ich habe nicht gemessen, aber ich schätze mal, es ist ein bisschen warm. Okay. Ist Ihnen etwas aufgefallen, dass in der Urin Ungewöhnliches gibt es gibt? Ich weiß nicht, mir ist nur aufgefallen, dass der Urin sehr stark extrem riecht. Aber das ist alles. Okay, und gibt es irgendwelche Farbeveränderungen? Vielleicht Ja, es ist sehr dunkel. dunkel. In der letzten Zeit trinken Sie genug Wasser? Also ich trinke immer so ungefähr 1 Liter am Tag. Okay, ist Ihnen übel? Nee, übel ist mir nicht. Okay, Herr Müller, und möchten Sie noch etwas für Ihre aktuellen Anamnese etwas hinzufügen? Nee, eigentlich nicht. Ich möchte nur, Okay. dass die Schmerzen aufhören, weil das ist jetzt ziemlich lästig. In den 2 Tagen tut das jetzt unaufhaltsam weh. Sie sollen mal aufhören. Ja, ich verstehe Sie ganz genau. Aber nach der körperlichen Untersuchung geben wir Ihnen natürlich ein Schmerzmittel. Aber erstmal, ich muss Sie körperlich untersuchen, um die Schmerzen genau zu lokalisieren. Wenn Sie die Schmerzen bis Ende unser Gespräch aushalten könnten, dann wäre das wirklich gut. Okay? Ja, ich denke, das muss schon gehen, ja. Alles gut, okay. Dann leiden Sie an chronischen Erkrankungen wie Diabetes, Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Ja, ich habe einen Diabetes. Dann nehme ich eine Tablette ein, ja. Okay, was für Tabletten nehmen Sie ein? Das ist eine Metformin 1000 Milligramm, die ich einmal morgens, einmal abends einnehmen muss. Und seit wann haben Sie Diabetes? Oh, seit mehr als 20 Jahren. Okay. Gibt es noch etwas? Nee, sonst habe ich keine anderen Erkrankungen. Okay. Haben Sie wichtige Vorerkrankungen gehabt, von Nee, denen ich nicht, dass ich wissen wüsste. sollte? Okay. Nee. Sind Sie schon mal operiert worden? Nein. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen? Wie meinen Sie das in der Familie? Sie meinen in der Blutsverwandtschaft? Genau, ja, beim Vater oder bei der Mutter. Also beim Vater weiß ich nicht, der ist im Krieg gestorben. Die Mutter, die hat mal mit dem Blutdruck zu tun gehabt, aber sonst weiß ich nichts. Die lebt mittlerweile ja auch nicht mehr. Okay. Und haben Sie Bruder oder Ihre Kinder sind auch gesund? Also meine Kinder sind gesund und Geschwister habe ich keine, weil, wie gesagt, mein Vater im Krieg gefallen ist. Verstehe, okay. Also, Herr Müller, haben Sie Probleme beim Schlafen? Also, können Sie gut durchschlafen und einschlafen? Schlafstörungen habe ich keine, nee, weder beim Einschlafen noch Durchschlafen. Das geht alles wunderbar. Okay. Und wie ist Ihr Appetit? Mein Appetit ist gut. Ich kann normal essen, ja. Das ist gut. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ja, hin und wieder ist er mal fest. Dann habe ich ja auch mal Blähungen. Aber mein Arzt sagte mir, das macht das Metformin. Okay, seit wann haben Sie diese Also das sind Beschwerden? schon seit einigen Jahren, solange ich Metformin einnehme. Okay. So, gibt es etwas, was Sie seelisch belastet oder mental belastet? Wie meinen Sie das? Also haben Sie Stress in der Familie oder Probleme mit dem Nee, eigentlich nicht. Nee, Urin? eigentlich nicht. Nee, Okay. kein Stress. Gut. Außer Metformin, nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein oder bei Bedarf? Nee, ich nehme keine. Rauchen Sie Herr Müller? Nee, ich rauche nicht. Okay, trinken Sie Alkohol? Nee, gar nicht. Oder nehmen Sie Drogen? Drogen? Nee, genau. Nee, überhaupt nicht. Okay. Ist bei Ihnen Allergie bekannt? Ja, ich kann Paprika nicht vertragen. Und so im Frühjahr habe ich so Birkenallergie, das ist dabei alles. Okay, könnten Sie mir sagen, wie diese Allergie sich äußert? Also wenn Birken im Frühjahr, wenn die Birken blühen, ja, dann habe ich Schnupfen und meine Nase läuft. Und wenn ich Paprika nehme, kriege ich sofort Luftnot und Juckreiz. Und das darf ich nicht. Da sage ich dann aber immer Bescheid. Okay. Herr Müller, meinerseits habe ich die wichtigsten Fragen gestellt. Möchten Sie dazu etwas ergänzen oder haben Sie Fragen? Nein, nein. Zunächst würde ich Sie körperlich untersuchen, danach Ihnen Blut abnehmen. Dann, dann würde ich auch bei Ihnen eine Ultraschall durchführen, Bauchultraschall. Ja. Also gegebenenfalls können wir auch ein CT, Bauch-CT veranlassen, CT veranlassen. Okay? Ja. Okay, wenn Sie nicht mehr Fragen haben, bitte warten Sie ein bisschen im Wartezimmer, dann komme ich Ihnen wieder gleich, okay? Ja, na klar, gerne. In der Gruppe gibt es noch Fragen? Anscheinend nicht. Okay. Dann nur 30 Sekunden für die Vorbereitung. Okay, ich bin bereit. Also, guten Tag, Herr Oberarzt. Wenn Sie guten Zeit Tag haben, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Ja. Okay, er heißt Manfred Müller, ist 76 Jahre alt und ja. Er klagt über Abdominalschmerzen seit 5 Tagen im rechten Flanke. Also beim Wasserlassen hat sie Dysurie. Hat er, das hat, ist ja ein Herr, ne? Genau, hat er Dysurie und die Abdominalschmerzen sind krampfartig und erst einmal aufgetreten. Und im Laufe der Zeit immer schlimmer geworden. Und der Patient fühlt sich warm an, aber er hat die Temperatur nicht gemessen. Und als weitere Beschwerden nennt er schlechter Geruch beim Wasserlassen, also stinkt der Urin. Und sonst, das war's. In der Vorerkrankungen liegt Diabetes mellitus seit 20 Jahren vor. Dagegen nimmt er Metformin 1000 Milligramm morgens und abends ein. In der Familienanamnese liegt bei der Mutter arterielle Hypertonie. Und vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Fieber, und Meteorismus. Also er raucht nicht, er ist Nichtraucher, er trinkt keinen Alkohol und er ist allergisch gegen Paprika und Birken. Die sind alles. Und Okay. nach den bisherigen Angaben Ja. gehe ich von einer Nephrolithiasis aus. Also das kann auch eine Pyelonephritis sein. Also, Sie können sagen, Sie gehen von einer Infektion des Harntraktes aus und vermutlich auch eine aufsteigende Nierenbeckenentzündung, sagen wir im Deutschen dazu, oder Pyelonephritis. Ne? Aber versuchen Sie auch immer wieder mal deutsche Begriffe mit reinzunehmen, damit der Prüfer dann auch weiß, dass Sie das beherrschen. Ne? Also eine Okay. aufsteigende Nierenbeckenentzündung. Ne? Danach hört sich das ja an. Ob In das jetzt okay. tatsächlich eine Nephrolithiasis ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber was der Ja. Mann hat, ist, der hat Schmerzen beim Wasserlassen, Brennen und dauerhafte, stechende bis leicht krampfartige Schmerzen, aber keine Koliken. Ne? Und Genau. bei Nephrolithiasis hätte ich ja Koliken erwartet. Ne? Genau, Also genau. müssen Sie schon genau angeben. Okay, das ist ja wahrscheinlich Pyelonephritis, dann Nierenbeckenentzündung, genau. Differentialdiagnostik kommt zum Beispiel eine, auch Zystitis oder was noch? Cholezystitis, nee. Ja, das Also war's. der hat ja keine Koliken, Genau, ja. genau. Deswegen würde ich sagen, das kann natürlich auch irgendwie der Darm sein in dem Bereich, dass er dort im Darmbereich ein Problem hat. Wir wissen es nicht genau. Aber genau würden Sie es wissen, wenn Sie natürlich einen Ultraschall gemacht haben. Ne? Ja. Und wenn Sie jetzt vermuten, dass der jetzt eine Infektion der Harnwege hat, wie finden Sie das relativ rasch raus? Urintest? Ja, wonach schauen Sie da? Ein Urinstix, sagt Ja, man ja. Ne? Und Urinstix. was sehen Sie im Stix, was für einen Harnwegsinfekt spricht? Also können wir Leukozytose oder Eine Leukozytorie, ja, sehr gut. Leukozyturie Ja, und was noch? und ein noch gibt es etwas, aber ja, vergessen. Den Nitrittest, Ja, ne? genau, Nitrit. Weil die Bakterien im Urin können Nitrit umsetzen und dann wird daraus positiv, ne? Also Ja. der Nitrittest ist beweisend eigentlich, dass jemand einen Harnwegsinfekt hat. Genau. Leukozyten von 500 oder so plus Nitrit positiv, dann haben Sie ganz sicher einen Harnwegsinfekt. So, Ja. und jetzt machen Sie anschließend noch die körperliche Untersuchung. Was machen Sie dabei? Was machen Sie bei der Untersuchung? Also die wichtigste ist Perkussion. Perkutiere ich die Flanke, meine Flanke. Ja. Oder was macht man da? Was macht man bei der Niere? Nicht einfach perkutieren. Perkutieren ist ja leicht. Ja. Palpation. Ja, Palpation auch nicht. Man klopft richtig drauf, mit der Faust draufhauen. Ja, man sagt auch einen Klopfschmerz über dem Nierenlager. Ne? Also positiver Klopfschmerz über der Nierenlager. Ne? Ja, Das ist so ein deutscher Begriff. also Ja? Klopfen ist nicht eine Perkussion. Nein, Perkussion ist, wenn Ja, Sie wie Ihren so? Finger da hinlegen, das ist Okay. das. Aber hier nehmen Sie richtig die Faust und klopfen drauf. Und wenn Ja. der Mann dann aufspringt und wird dann sauer, weil es wehgetan hat, dann ist das positiv. Mit einer Perkussion kriegen Sie da nichts raus. Genau, okay. Ja. Gut, also der Klopfschmerz ist positiv. Der Mann hat einen Klopfschmerz über dem Nierenlager und er hat eine Leukozytorie. Und der Nitrit ist positiv. Und damit haben sie eigentlich den Verdacht, dass der einen Harnwegsinfekt mit Pyelonephritis hat. Ja. Und zur Sicherheit machen sie jetzt noch einen Ultraschall. Und was sehen Sie denn da im Ultraschall, wenn Sie die Niere mit einer Pyelonephritis angucken? Also können wir die Verdickung der Nierenwand sehen? Ah, nee, nicht so ganz, sondern im Nierenbecken sehen Sie, ne, dass das Nierenbecken so ein bisschen aufgetrieben ist und auch das Parenchym so ein bisschen auffällig dick erscheint. Ne? Und was sollten Sie in dem Falle noch machen? Sie haben ja nur einen Urinstix gemacht, aber zur Sicherheit sollten Sie noch etwas machen. Blutabnahme ist wichtig Ja, Blutabnahme, und aber auch mit dem Urin. Entzündungsparameter. Ah, Ja, Kultur, sehr, Urinkultur. ja, sehr gut. Also eine Urinkultur ist noch wichtig. Sie haben zwar den Stix gemacht, aber nehmen noch eine Kultur ab, damit Genau. Sie, wenn die Therapie nicht anspricht, dass Sie dann eine antibiogrammgerechte Therapie dann machen können. Ne? Ja. Gut. Und jetzt haben Sie Blut abgenommen und da sehen Sie, sein CRP ist bei 25. Und der hat Leukozyten von 15.000. Und Sie haben seine Temperatur gemessen. Der Mann hat 38,7 Temperatur. Als erstes geben wir ein erstmal, wir müssen diese Patienten stationär aufnehmen und die Antipyretikum also geben als Parol in die Vene. Als Infusion. Dann können wir auch intravenös, also als Infusion Antibiotikum geben. So, also, was man machen muss, bevor Sie den aufnehmen stationär, müssen Sie dem sofort ein Antibiotikum anhängen. Also bei solchen Sachen nicht stationär aufnehmen und auf Station was anhängen, sondern Sie müssen dem sofort in der Notaufnahme ein Antibiotikum anhängen. Was geben Sie ihm denn? Was würden Sie denn kalkuliert? Was für einen Keim erwarten Sie und was würden Sie ihm denn da als Antibiotikum geben? Reaktion Ja, muss man nicht. Ja, die Ceftriaxone ist zwar gut, das ist ein Drittgenerations-Cephalosporin, oder? aber hier in Deutschland sagt man, soll man das nicht mehr machen, weil das eben zu viele Resistenzen hervorruft. Ne? Der Mann, der hat keinen Katheter, der lebt nicht in einem Heim, der hat keinen chronischen Harnwegsinfekt. Von daher können Sie ihm ganz normal auch Penicilline geben, ja. Sie können dem Ampicillin-Sulbactam geben oder aber auch Zweitgenerations-Cephalosporin, zum Beispiel Ceftriaxone, können Sie dem geben, ne? Weil Sie erwarten ganz normale, empfindliche Keime. Ne? Ciprofloxacin kann man zwar geben, würde ich aber in dem Falle jetzt erstmal nicht machen. Ich denke mit und zwar auch deshalb, weil der Mann ist auch nicht jung und bei älteren Leuten können Ciprofloxacin-Medikamente auch mal paradoxe Reaktionen, so delirantes Syndrom manchmal auslösen. Deshalb gebe ich eher nicht Cipro-IV, sondern ich gebe dann eher Ampicillin-Sulbactam. Ne? Und wenn Sie das Antibiogramm bekommen, dann sehen Sie ja, ob Ihr Medikament auch wirksam war, ob Sie das dann weiter fortführen können oder ob Sie das zum Beispiel umstellen müssen. Ne? Gut. Und was schätzen Sie, wie lange müssten Sie das Antibiotikum geben? Wie viele Tage so? 14 Tage? Das ist zu viel. Nee, ich würde sagen so 5 bis 7 Tage. Orale, ja. Nein, das IV oder orale Antibiotikum nach der Nee, IV, weil der kommt IV. ja fast septisch, ne? Dem kann man nicht. Wenn man, eins müssen Sie wissen, wenn Sie jemanden stationär aufnehmen, ja, ins Krankenhaus, Ja. dann geben Sie immer IV. Ja. Wenn Sie jemandem oral geben, dann Nein. sagt der MDK, das ist das Kontrollgremium der Krankenkassen, die sagen dann, wenn jemand Tabletten schlucken kann, das geht auch zu Hause. Ja. Dazu muss man niemanden im Krankenhaus aufnehmen. Ja? Ja. Nicht vergessen, wenn Sie jemandem im Krankenhaus ein Antibiotikum geben, dann geben Sie das IV bitte. Ja? Ja. Gut. Also, der hat eine Pyelonephritis und Sie werden das dann auch merken, sobald Sie mit dem Antibiotikum beginnen, entfiebert der Mensch, die Schmerzen werden auch weniger. Ne? Das geht relativ ratzfatz. Ne? Ja. Und innerhalb weniger Tage haben die Schmerzen so nachgelassen, dass sie diesen Menschen dann nach 5 bis 7 Tagen auch schon entlassen können. Den können sie nach Hause schicken. Ne? Okay. Und was sie machen können, so nach 3, 4 Tagen können sie nochmal den Urin kontrollieren, nochmal mit dem Urinstix, ob die Leukozyturie weg ist, ob dieser positive Nitrit noch nachweisbar ist oder nicht. Und dann haben sie ihren Erfolg damit schon mal gemessen. Und zweitens sehen sie, dass der CRP-Wert runtergeht, dass die Leukozytose weg ist, dass sein Blutbild sich normalisiert und dann haben sie diesen Menschen schon gut geholfen. Ne? Okay, sollen wir nach der Entlassung ein orale Antibiotikum geben? Nö, braucht er nicht, meiner Meinung nach nicht. Nur wenn er immer noch einen Restbefund hätte, sprich, wenn sein CRP noch hoch wäre und wenn er immer noch ein bisschen Leukozyten im Urin hätte, dann hätte ich gesagt, man kann vielleicht noch 2, 3 Tage oral die Antibiotika-Therapie zu Hause fortführen, aber so nach 5 bis 7 Tagen müsste das eigentlich ausbehandelt sein. Okay. Ja, also das sieht man auch häufig, vor allem ältere Leute und Ja. Diabetiker. Warum? Weil durch diesen Zucker, durch die Glucosurie, werden die Harnwege empfindlich für Bakterien. Ne? Und bei Männern kann es dann auch zu einer aufsteigenden Pyelonephritis kommen. Das ist die Gefahr dabei. Ne? Gut. Und was man bei dem natürlich machen kann, wenn Sie jetzt wissen, der nimmt Metformin ein und der hat jetzt einen Harnwegsinfekt, können Sie auch den Zucker mal kontrollieren, indem Sie einmal schauen, was macht sein HbA1c-Wert? Ist er damit gut eingestellt? Und Sie haben ja auch einen Urinstix gemacht und dort müssten Sie dann sehen, dass auch seine Glukose sehr, sehr hoch ist. Ne? Und das wird ja auch teilweise in Zahlen angegeben. Wenn da die Glukose mit 1000 oder so angegeben wird, dann wissen Sie automatisch, sein Zucker ist nicht gut eingestellt. Sie haben zwar jetzt den Harnwegsinfekt behandelt, auch die Pyelonephritis, aber der muss auch noch mal zum Diabetologen. Wahrscheinlich reicht dann die Metformin nicht aus und die Therapie muss weiter angepasst werden. Ja? Ja. Gut, super. Noch Fragen? Dann Fragen? Von den anderen noch Fragen? Keine, nicht Auch mehr. nicht mehr. Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Okay, vielen Dank für heute. Ja, ich hoffe, es war ein bisschen hilfreich, dass man dann auch so einen Einblick irgendwie bekommt, wie man damit dann ganz schnell oder ganz regulär umgehen kann. Und ich wünsche viel Glück. Vielen Dank. Dankeschön. Dieser Fälle kommt Ja. sehr oft, deswegen, das ist eine gute Training für Wiederholung. uns, ja. Dankeschön wieder. Sehr gut. Okay. Tschüss, schönen Abend. Ein schönes Wochenende, Tschüss, schönen ja. Abend.